Wir sehen weiche Zäune, zwischen uns weiche Zäune. Es sind nur weiche Zäune. Die Grenze zwischen hier und dort, wir spüren sie. Du bist an einem anderen Ort, so fern wie nie. Wer hat die Linie gezogen? Hatten wir sie nicht verbogen? Jeder Tag, jede Nacht hat uns näher gebracht. Und wir glaubten das schon so weit hinter uns. Wir sehen weiche Zäune, zwischen uns weiche Zäune. Es sind nur weiche Zäune. Sie stehen nur im Weg, denn diese weichen Zäune durchkreuzen unsere Räume. Wir hatten andere Träume. Ein kleiner Tritt, ein großer Schritt, wir auf uns zu, und etwas Schönes nimmt uns mit, mehr als ich und du. Komm, lass uns noch viel weiter gehen. So viele Zäune, die da stehen, doch wir brauchen sie nicht, denn sie stehen uns im Licht. Und vielleicht können wir auch die Zukunft sehen. Wir sehen weiche Zäune, zwischen uns weiche Zäune. Es sind nur weiche Zäune. Diese weichen Zäune durchkreuzen unsere Räume. Wir hatten andere Träume. In der Diskothek. Noch ein Gefühl, noch nicht Idee. Das zu verlieren tut doppelt weh. Wenn ich an dir vorübergehe, in der Diskothek. Mehr als du dir zu träumen wagst, mehr als das, was du hinterfragst, mehr als alles, was uns bedroht, mehr als Magenta im Morgenrot. Wir sehen weiche Zäune, mehr als das Ende der Einsamkeit. Zwischen uns weiche Zäune, mehr als einfaches Glück. Es sind nur weiche Zäune, mehr als Wissen und Toleranz. Sie stehen nur im Weg, denn diese weichen Zäune, mehr als die kühnste Fantasie, durchkreuzen unsere Räume. Mehr als so weit, wir hatten andere Träume, mehr als die Sehnsucht, die wir verspüren. In der Diskothek, wir sehen weiche Zäune, mehr als du dir zu träumen. Zwischen uns weiche Zäune, mehr als das, was du hinterfragst. Es sind nur weiche Zäune, mehr als alles, was uns bedroht. Sie stehen als Magenta im Weg, denn diese weichen Zäune, mehr als das Ende der Einsamkeit, durchkreuzen unsere Räume. Mehr als einfaches Glück, wir hatten andere Träume. Mehr als die kühnste Fantasie, mehr als so weit wie noch nie.